Hallo liebe Hörer, heute will ich euch erzählen, wie es mit dieser Seite weitergeht. Und zwar haben wir vor, ab Mitte Oktober zweimal die Woche Audiofiles online zu stellen. Und zwar jeden Mittwoch und jeden Freitag. Ich hoffe, das wird uns gelingen. Und die Audiofiles werden so eine Länge zwischen 1 und 2 Minuten haben, also sehr bekömmlich. So, jetzt möchte ich noch kurz zum Seppi seinem Eintrag Stellung nehmen. Also ich möchte mich zuerst mal für die positive Kritik an der Seite bedanken. Seppi, es war auch viel Arbeit. Und dann möchte ich auch ein kleines Ständchen darbringen, weil ich nicht im Schatten vom Seppi stehen will. Und es ist ein ganz, ganz schwieriges Lied. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich einen kleinen Fehler mache, wenn ich einen Ton nicht treffe oder so. Also setzt euch hin und hört euch das Lied an. Seid ihr bereit? Scherz, das lassen wir. Ich glaube, ich singe besser nicht, das ist besser für eure Ohren und auch besser für mein Mikrofon. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder auf ahandler.zafen.at/podcast. Ciao.